Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Im Namen Allahs, des Allerbarmen und Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, wie ihr euch schon noch erinnern könnt, an letzte Woche sind wir immer noch bei dem Feldzug von Tabuk. Und dieser Feldzug wird uns inshallah ta'ala heute noch beschäftigen und auch die nächste Woche. Und wir waren beim letzten Mal an der Stelle stehen geblieben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam die verschiedenen arabischen Stämme aufgerufen hat zu diesem Feldzug. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim auf der Seite 193 im 38. Ayah, in der 38. Ayah Surat al-Tawbah, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor: O, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Und der Ausdruck, sich schwer zur Erde sinken lassen, steht dafür, dass man eben nicht bereit ist, diesem Aufruf zu folgen. Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Bevorzugt ihr also das, was ihr in diesem Leben habt, an Gütern, Essen und Trinken, Frauen und Kinder, ist euch das wertvoller als das, was euch im nächsten Leben erwartet? Allah sagt, aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Und der Tafsir-Gelehrte, über ihn, Mujahid, rahimahullah ta'ala, das haben wir beim letzten Mal, inshallah, auch erwähnt schon, nur als kleine Wiederholung, er hat gesagt, dass der Prophet, alayhi salatu wassalam, und diese Briefung bei ihm ist aber allerdings unauthentisch, aber das stimmte ein mit anderen Aussagen der Historikern. Und zwar, dass der Prophet a.s. die Leute ausgerufen hat, während der Zeit, zu der man gerade die Früchte ernten sollte. Das heißt also, die Früchte waren gerade reif zum Ernten. Und umso schwerer fiel es den Leuten, diesem Aufruf des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Denn ihre Wirtschaft, also die Medinenser, wir werden sehen, dass manche der Medinenser zurückgeblieben sind, ihre Wirtschaft war eben hauptsächlich die Dattelwirtschaft. Und wenn ihr Einkommen davon abhängt, ist es schwer, diese Sache zu unterlassen und deswegen hinauszuziehen bei starker Hitze im Sommer, wo es in der Wüste wirklich sehr, sehr heiß wird. Und dass man alle seine Güter zurücklässt und das bequeme Leben hinter sich lässt. Wie dem auch sei, der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala hat aber ausdrücklich aufgerufen, dass sie alle hinausrücken sollen, egal ob sie alte Leute sind oder ob sie junge Leute sind. Allah sagte in der 41. Ayah von Surat Tauba: Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und manche von ihnen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund der anstrengenden bevorstehenden Situation ihn um Erlaubnis gebeten, zurückbleiben zu dürfen. Und guckt einmal, was Allah azza wa jall darüber sagt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala durch Surat al-Tawbah die Menschen, oder die Heuchler besser gesagt, bloßgestellt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm kommen Leute und fragen ihn, dürfen wir nicht zurückbleiben? Wir haben verschiedene Gründe erwähnt. Und daraufhin kommt dann die Ayah im Quran al-Karim, in der 42. Ayah, also genau die Ayah danach, Surat Tauba, sagt er, Allah, übersetzt heißt es, wenn es um nahe Glücksgüter ginge, das heißt also Güter, Beute, für die man nicht sehr weit reisen müsste. Tabuk, haben wir gesagt, war um die 800 Kilometer entfernt. Ja? Und damals 800 Kilometer war eine riesengroße Entfernung. Deswegen sagt Allah, wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, die nicht so weit weg ist, und nahe Glücksgüter auch natürlich, hier geht es um das Römische Reich, ja, und gegen sie anzukommen, ist nicht das Gleiche, wie wenn man gegen Stämme kämpft, ja, gegen einen Beduinenstamm kämpft. Deswegen, wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören. Wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Allah sagt, dabei vernichten sie sich selbst, doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. Denn jemand, der bei Allah schwört und weiß, dass er lügt, der vernichtet sich selbst. Und stellt euch mal vor, diese Personen kommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, dass Leute zu ihm kommen werden und das schwören werden. Und er weiß ganz genau, das sind die Heuchler, von denen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesprochen hat. Und die Sahabe außenrum, sie wissen, ah, das ist einer von ihnen. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, diese Sura hat sie bloßgestellt und aufgedeckt. Und das ist der Nutzen von irgendwelchen Prüfungen. Prüfungen haben viele Weisheiten. Und dazu gehört, dass man erkennt, wer auf dem Weg Allahs ist und wer derjenige ist, der im Zweifel, wer in einer schwierigen Lage auf den Fersen kehrt macht. Möge Allah uns davor bewahren. Und es sind einige Beduinen und die Heuchler zurückgeblieben und einige wenige Sahaba. Und die Sahaba waren von zwei Gruppen. Manche von ihnen waren entschuldigt und manche von ihnen waren nicht entschuldigt. Und das war ziemlich genau 3 an der Zahl, die nicht entschuldigt waren, über die wir inshallah ta'ala im Laufe der Sitzung noch sprechen werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Feldzug aufgerufen hat, war es das wenige Mal oder das einzige Mal, wo er ganz klar gesagt hat, was er vorhatte. Und es lag daran, dass man normalerweise nicht sagt, was man genau vorhat und welchen Stamm man angreifen möchte. Logischerweise, damit der Feind sich nicht darauf vorbereitet. Aber bei dieser Schlacht, er hat es ganz klar vorgesagt, oder hat ganz klar gesagt, was er vorhatte, damit die Leute dementsprechend für Proviant sorgen. Und der Prophet ﷺ, sie sind seinem Aufruf gefolgt, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und damit man das nicht falsch versteht, diejenigen, die zurückgeblieben sind, wie gesagt, sind Heuchler. Und die zweite Gruppe, die zurückgeblieben sind, sind Sahaba, die allerdings entschuldigt sind. Und dann gibt es 3 Sahaba, die sind zurückgeblieben, unentschuldigt, aber sie gehörten nicht zu den Heuchlern. Okay? Denn wenn wir von Heuchlern sprechen, dann meinen wir damit normalerweise Leute, die keine Muslime sind, die allerdings nach außen hin sich als Muslime ausgeben. Okay? Und ansonsten, wie gesagt, es kann ja verschiedene Gründe geben, warum man zurückbleibt. Einmal ist die Liebe zur Dunya. Und diese 3, sie haben natürlich eine besondere Geschichte, weil sie nachher zugegeben haben, dass sie unrechtmäßig zurückgeblieben sind. Die Heuchler natürlich, sie haben einfach unterschiedliche Gründe als Ausrede gebracht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Gründe akzeptiert, hingenommen, weil er kennt nicht, was in ihrem Innersten ist, hat einfach es angenommen, für sie gebetet um Verzeihung und das war's. Fertig. Aber wir werden sehen, dass die Wahrheit zu sagen, sich am Ende immer auszahlt. Wie dem auch sei, die Sahaba radiallahu anhum sind dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam so sehr gefolgt, dass viele von ihnen nicht einmal das nötige Geld hatten und nicht einmal die nötige Ausrüstung hatten, um mit nach Tabuk zu gehen. Und trotzdem haben sie darauf bestanden, dass sie mitgehen wollten. Der Prophet, und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, schauen wir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das haben wir auch gemerkt bei anderen Feldzügen, immer wenn er verreist ist, hat er dafür gesorgt, dass jemand seine Position als oberster Befehlshaber oder Regierender oder nennen sie wie du willst, einnimmt. Das heißt, er hat die Stadt nicht im Chaos zurückgelassen und nicht ohne Führung, sondern hat immer einen Sahabi eingesetzt, der verantwortlich war für die Familien der gläubigen Männer, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen sind. Und diesmal war es Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihn damit beauftragt, sich um die Frauen und die Kinder zu kümmern. Aber Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er war auch ein Sahabi wie jeder andere, der auch hinausziehen wollte und der auch mit nach Tabuk gehen wollte und nicht diese ideale Möglichkeit, Belohnung zu erlangen, sich entgehen lassen wollte. Und so hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: O Gesandter Allahs, lässt du mich etwa mit den Frauen und den Kindern zurück? Seht ihr, wenn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ein Mensch gewesen wäre, der Allah nicht liebt, was hätte er gesagt? Hätte er gesagt, Alhamdulillah, okay, Gesandter Allah, kein Problem, du lässt mich zurück, ich bin damit zufrieden. Und in Wirklichkeit, er würde sowieso nicht gerne hinausgehen wollen. Ja? Aber nein, er war ehrlich. Er wollte unbedingt mit hinausziehen und wollte den Propheten sozusagen vielleicht dazu bringen, dass er ihn doch mitgehen lässt. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das nicht zugelassen. Und er hat ihm sogar ein Lob ausgesprochen und er sagte: Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, ghayra annahu la nabiyya ba'di. Er sagte, bist du nicht damit zufrieden, dass du diejenige Position einnimmst, die Harun eingenommen hatte in Bezug auf Moses? Allerdings unter der Ausnahme oder mit dem Unterschied, dass es nach mir keinen Propheten mehr geben wird. Und das ist natürlich ein Lob für Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn seine Familie und seine Kinder und die Familie und die Kinder der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam anvertraut und ihm diese Position gibt, dann weist es darauf hin, dass er fähig ist, so eine Gemeinschaft auch zu verwalten. Und deswegen ist es nicht weit hergeholt, dass die Sahaba radiallahu anhum später dann ihn auch als Khalifa akzeptiert haben und anerkannt haben und auch gewollt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das gehörte zu seiner starken politischen Führung, er hat verschiedene Menschen eingesetzt. Nicht nur ihn, sondern auch andere Sahaba eingesetzt, wie wir in den vergangenen Unterrichten erfahren haben. Diese Aussage, darüber sollten wir uns noch ganz kurz ein bisschen vielleicht unterhalten. Warum? Weil gerade in heutiger Zeit, wo es Gruppen gibt, die zu den Ahlul Bid'ah gehören, das heißt die Gruppen, die von der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgewichen sind und die in die Religion Neuerungen eingeführt haben. Du wirst jede Neuerung in der Religion ist verboten. Und zu diesen Gruppen gehören manche, die solch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam überinterpretieren. Überinterpretieren. Das bedeutet, sie verstehen darunter mehr, als man eigentlich aus dieser Aussage verstehen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Bist du nicht damit zufrieden, also um ihn zu beruhigen, bist du nicht damit zufrieden, dass du die gleiche Stellung einnimmst wie Moses in Bezug auf, wie Harun oder Aaron in Bezug auf Moses? Warum? Denn als Allah subhanahu wa ta'ala Moses versprochen hat, ihn auf dem Berg At-Tur zu treffen und mit ihm zu sprechen. Also treffen im Sinne von sprechen. Hat Musa a.s. Harun eingesetzt als sein Vertreter für die Kinder Israels. Und ihr wisst in der Zwischenzeit, was dann passiert ist. Sie haben dann angefangen, das Kalb anzubeten und so weiter und so fort. Aber entscheidend ist, dass der Prophet Moses hat den Propheten Aaron beauftragt, sich um die Kinder Israels in seiner Abwesenheit zu kümmern. Allah hatte ihm 30 Tage versprochen. Das ist ein Geschenk. Das kann man nicht mit Worten fassen. Allah hat Moses versprochen, dass er sich mit ihm 30 Tage lang unterhalten wird auf dem Berg Tur. Und dann hat Moses offensichtlich seinen Leuten gesagt, ich werde 30 Tage nicht da sein. Und Allah hat Moses 10 Tage dazu geschenkt. Und so wurde es 40 Tage, wie Allah im Koran gesagt hat. Und natürlich, als er dann zu spät kam, haben sie eben gedacht, Moses hat sie im Stich gelassen. Moses wird nie wieder zurückkehren. Und so haben sie, Gott bewahre, das Kalb angebetet und einen anderen Gott gesucht, weil sie dachten, der Gott von Moses habe sie im Stich gelassen. Wie dem auch sei, deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu in dieser Situation die gleiche Stellung hat, wie Moses, wie Harun in Bezug auf Musa. Aber dann sagt er extra, außer dass es natürlich nach mir keinen neuen Propheten mehr geben wird. Diese Menschen, die sich an diesem Text festhalten, ihr wisst, die Schiiten sind dadurch bekannt, unter anderem, dass sie die ersten drei Kalifen nicht anerkennen. Ja. Die sagen, der wahre Khalifa nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Ali ibn Abi Talib und sie stützen sich auf solche Texte wie dieser Text. Nur jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß, dass die Interpretation dieses Textes bedeutet nicht, dass Ali ibn Abi Talib der Khalif nach dem Propheten ist sallallahu alaihi wasallam. Weil aus dem einfachen Grund, weil das steht nicht im Text. Deswegen habe ich gesagt, das ist eine Überinterpretation. Das bedeutet also, sie verstehen etwas, was eigentlich man da gar nicht daraus verstehen kann. Im ersten Augenblick könnte man sagen, ja stimmt, er hat die gleiche Position wie Moses und Aaron. Und logischerweise, wer kommt nach Moses von der Stellung her? Und Aaron, natürlich, weil das beide sind Propheten gewesen. Und aber in Wirklichkeit, das hat damit gar nichts zu tun. Und diese Leute, sie können nicht unterscheiden zwischen der Bedeutung vom arabischen Wort Khalifa sprachlich und der Bedeutung des arabischen Wortes Khalifa religiös. Wir alle, wenn wir den Namen hören, Entschuldigung, wenn wir den Begriff hören, Khalifa oder Kalif, dann verstehen wir darunter das Oberhaupt des islamischen Staates. Und allen voran natürlich Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, das waren die rechtmäßigen und besonnenen Khulafa. Khulafa ist der Plural von Khalifa. Aber sprachlich gesehen, Khalifa ist jemand, der jemand anderes vertritt. Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine Bedeutung. Und das ist die Bedeutung, die hier gemeint ist in diesem Hadith. Khalifa ist aber auch, eine Eigenschaft der Schöpfung der Menschheit, und zwar die Menschen nämlich, die ersetzen sich von Generation zu Generation. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Das heißt, ich werde auf der Erde eine Khalifa setzen. Und was ist damit gemeint? Wie eben Kathir rahimahullah ta'ala sagte, gemeint ist also sinngemäß eine Schöpfung, die nach und nach sich ersetzt. Eine Generation stirbt, da kommt die nächste. Dann eine stirbt, da kommt die nächste. Das ist Khalifa. Okay? Und wenn man, im Wörterbuch nachschlägt, im Deutschen, weil wir Deutsch sprechen, da findet man das Khalifa oder Khalafa, das Verb Khalafa bedeutet nachfolgen oder folgen oder die Stelle einnehmen, an die Stelle treten. Und da sind wir genau in der Bedeutung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte in diesem Hadith. Und zwar sagt er zu ihm, wieso bist du nicht damit glücklich? dass ich dir diese Position gegeben habe. Du vertrittst mich, du trittst in die gleiche Stelle, du folgst genau dem Vorbild von Harun. Musa ging zu seinem Herrn, um mit ihm zu sprechen, und Harun hat sich um die Kinder Israels gekümmert. Ich gehe mit den anderen zum Feldzug von Tabuk, und du bekommst diese ehrenwerte Aufgabe, dich zu kümmern um die Familien. Und hier sieht man auch sehr schön, dass der gläubige Mensch sich immer an dem orientieren soll, was Allah zufriedenstellt. Versteht ihr? Das heißt, man soll nicht immer gucken, was man selbst gerne hätte, was man selbst gerne möchte, sondern man soll gucken, was Allah gerne am liebsten mag. Und denn Ali wollte mit den anderen gehen, wie jeder andere auch. Aber das war nicht das, was für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam für die Da'wah am besten war. Und deswegen hat er sich natürlich der Sache gefügt. Insofern, das ist eine Angelegenheit, die ich gerade erklärt habe. Das arabische Wort Khalafa bedeutet an die Stelle einer Person treten. Und das hat der Ali ibn Abi Talib gemacht. Denn der Prophet normalerweise, sallallahu alaihi wa sallam, er ist verantwortlich für die Frauen und die Kinder in der Stadt oder auch in seiner Familie. Aber Ali hat diese Aufgabe zeitweise übernommen. Aber das Interessante ist, die Tatsache, dass wir nicht unterscheiden können, manche der Ahlul Bid'ah, zwischen der sprachlichen Bedeutung und der religiösen Bedeutung eines Wortes, ist genauso unprofessionell und unvernünftig, wie eine andere Sekte gemacht hat. Es gibt eine Sekte, die nennt man ungerechterweise die Koran-Leute, die Koraniyun. Das sind diejenigen, die die Sunna vollkommen leugnen. Ja? Die glauben nur in den Koran. Fertig. Und warum habe ich gesagt ungerechterweise? Weil ein Mensch, wie soll er an den Koran glauben und nicht gleichzeitig die Sunna? Wenn der Koran darauf hinweist, dass man, und nicht nur hinweist, sondern ganz klar sagt, was man sich an die Sunna halten muss. Okay? Insofern ist natürlich, macht das keinen Sinn. Sie halten sich weder an den Koran noch an was anderes. Aber sie geben vor, sich an den Koran Karim zu festzuhalten. Und sie klammern sich an eine Ayah im Koran und andere Ayah. Unter anderem Allah sagte, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, und ich übersetze den entscheidenden Teil erstmal nicht. Oder besser gesagt, ich übersetze den entscheidenden Teil, Entschuldigung, und dann können wir mal gucken, ob jemand irgendetwas von dem versteht, was diese Menschen daraus verstanden haben. Das ist nur so, dass man sieht, wie lächerlich teilweise diese Menschen, diese Sekten, die anderen Menschen in die Irre führen. Ja? طيب, brauchen wir Surat Al-Jathiyah. So. Auf Arabisch heißt es, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Auf Deutsch übersetzt heißt es, in einer Übersetzung, an welche Aussage nach derjenigen Allahs und seinen Zeichen wollen sie denn sonst noch glauben? An welche Aussage, also es geht um Leute, die glauben nicht in den Koran, okay? An welche Aussage nach derjenigen von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Zeichen wollen sie dann sonst glauben? Weil nach Muhammad sallallahu alaihi gibt es keinen Koran mehr. Entschuldigung, gibt es keinen neuen Propheten mehr. Gibt kein neues Buch mehr. Also wenn sie nicht an das glauben, dann gibt es nichts mehr danach, was kommt. Ganz einfach. Die Ayah ist ganz einfach. Sie sagen, nein, du musst es folgendermaßen übersetzen. An welchen Hadith, nach dem Hadith von Allah und seinen Ayat, wollen sie denn sonst glauben? Habt ihr verstanden? An welchen Hadith außer dem Hadith von Allah und seinen Ayat, seinen Zeichen, seinen Versen, wollen sie denn sonst glauben? Sie sagen, dass der Hadith von Allah ist der Koran al-Karim. Und das stimmt auch. Weil der Hadith ist eine Aussage, wie ich gerade übersetzt habe. Hadith hat verschiedene Bedeutungen. Okay? Aber eine der Bedeutungen von arabischem Wort Hadith ist die Aussage. Gespräch. Haddatha fulanun fulanan heißt, die eine Person hat mit dem anderen gesprochen. oder Haddatha heißt auch erzählen. Hal ataka hadithu Musa, das heißt, ist zu dir die Geschichte von Moses zu Ohren gekommen? Die Geschichte. Okay? Und sie sagen, Allah hat hier seinen Koran als Hadith bezeichnet. Und jetzt kommt ihr von Ahl Sunnah und ihr sagt, muss an den Hadith, auch an die Hadithe glauben. Ja? Und so lächerlich das auch klingen mag, aber das ist, was sie sagen. Also das war's. Also so billig ist ihre Argumentation. Ich meine, es gibt Sekten, die haben wirklich mehr drauf. Okay? Aber so kriegen sie den einfachen Menschen, der keine Ahnung hat von gar nichts, und also besonders von der Sprache keine Ahnung hat, sehr leicht auf den falschen Weg. Nein, nicht sehr leicht, ein bisschen Mühe brauchen sie schon noch machen. Aber das ist, wie gesagt, eine ihrer Methoden. Das heißt, sie können nicht unterscheiden, also sie müssen sich vorstellen, die Gelehrten kommen eine gewisse Zeit später, ich will jetzt nämlich nicht festlegen, wie viele 100 Jahre oder ob es 100 Jahre waren oder mehr oder weniger, und sie definieren sich und sagen, okay, wisst ihr was, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, alles was er gesagt hat und was er getan hat und was er gebilligt hat, das heißt, mit dem er einverstanden war, hat nichts dazu gesagt, das bezeichnen wir ab jetzt per Definition als Hadith, damit wir nicht jedes Mal sagen müssen, ich rede jetzt, damit ich immer die ganze Definition bringen muss. Sagen wir nennen das als, wir definieren uns das als Hadith. Alles, was über den Propheten gesagt wird, was er getan hat, oder gesagt hat, oder womit er einverstanden war, das nennen wir Hadith. Und jetzt kommen sie und nehmen diese Definition und wollen dementsprechend eine Ayah aus dem Koran verstehen. Versteht ihr? Das heißt, sie nehmen die Definition, über die man sich irgendwann geeinigt hat. Wo ist das Problem? Ich kann auch ein neues Wort erfinden. Das ist eine Definition. Ich kann ein Wort nehmen aus dem Koran und sage ich, ach, jetzt für uns hier, wir definieren das als so und so und so. Kannst du dann nachher kommen und sagen, okay, ich verstehe jetzt den Koran so, wie wir es da definiert haben, 1400 Jahre später? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also es macht vorne und hinten keinen Sinn. Und deswegen, wie gesagt, das ist die Leute, die Schia, die sich an solchen Aussagen klammern und sagen, da steht Khalifa. Khalifa. Ja. Obwohl das überhaupt gar nicht gemeint ist. Ja. Sie machen ja auch das Gleiche. Wir verstehen heutzutage etwas Bestimmtes darunter und dementsprechend wollen sie jetzt versuchen, den Hadith darunter zu verstehen. Möge Allah uns davor bewahren. Aber natürlich, diese Sekten, muss man sagen, sie suchen irgendetwas, was auf ihre Sekte oder auf die Richtigkeit ihrer Sekte hinweist, wenn sie, also sie versuchen ihre Richtigkeit zu beweisen durch irgendetwas, auch wenn es sonst noch lächerlich ist. Und manche, wal'iyadhu billah, führt dazu, dass sie sogar lügen. Also hier ist das schon auch gelogen, aber ich meine noch klarer lügen. Sie erfinden einfach ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einfach erfinden, fertig. Sie sagen, es ist zwar verboten zu lügen, aber in diesem Fall ist der Nutzen größer als der Schaden. Und deswegen darf ich sehr wohl über den Propheten lügen. So sagen wir natürlich. Ja? Und das ist also in der Geschichte passiert. Das ist nicht keine erfundene Sache. Wie dem auch sei, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getroffen und gesagt, und da gibt es natürlich noch ein zweites, sehr schönes Argument in Bezug auf die Geschichte mit Harun und Musa. Jeder weiß, wer ist zuerst gestorben, Harun oder Musa? Harun ist zuerst gestorben. Harun war der Ältere und er ist zuerst gestorben. Also wie soll das funktionieren? Versteht ihr? Also selbst wenn Ali ibn Abi Talib die Stellung hat von Harun und sie verstehen darunter, dass er der Khalifa nach ihm sein wird, genauso wie Harun der Khalifa war. Harun war nicht der Khalifa. In den Büchern, in manchen Tafsir-Büchern heißt es, dass der Prophet, der nach Musa a.s. die Kinder Israels geführt hat, war Joshua a.s. auf Deutsch Joshua. Ja? Da gibt es meines Wissens nach keinen authentischen Hadith über den Propheten a.s. Aber wenn überhaupt, wenn man diese Geschichten annimmt, dann ist es ein anderer Prophet gewesen. Weil Harun ist schon vorgestorben. Also er war niemals der Nachfolger von Musa. Sondern er war zu, und natürlich er war zu Lebzeiten. Denn Musa a.s. hat die bedeutendste Schafa'a eingelegt, das bedeutendste gute Wort eingelegt, das wir überhaupt kennen in der Geschichte. Weil Musa hat gesagt, وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. Das heißt, oh Allah, sinngemäß, gib mir eine Unterstützung von meiner Familie, und zwar Moses, meinen Bruder, Harun, meinen Bruder. Und Allah hat akzeptiert. Aufgrund seines Dua, Allah hat Harun zu einem Propheten ernannt. Ja? So eine schöne Fürsprache kennen wir nicht, außer zu Yawm al-Qiyamah von Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Abu Khaythama radiyallahu ta'ala. Abu Khaythama al-Ansari, er war derjenige Sahabi, der ganz wenig nur gespendet hatte, einen Sack oder einen halben Sack Datteln, und dann kamen manche Heuchler, haben gesagt, was soll das? Denkst du, bei so einer Reise wird das irgendetwas bringen? Und sie haben sich über ihn lustig gemacht. Und Allah hat das im Koran aufgenommen, in Surat At-Tawbah. Abu Khaytham al-Ansari, radiallahu anhu, er ist zu spät hinausgezogen. Er wäre beinahe einer derjenigen gewesen, die zurückgeblieben sind. Und er hat nämlich einen Fehler gemacht, und zwar hat immer das hinausgeschoben. Die Leute sind schon losgezogen, die Sahabe sind schon losgezogen und losgeritten, ja, und ihr wisst, es gibt eine lange Reihe, wenn wir gleich werden wir sehen, wie viele zigtausende losgezogen sind. Da fällt nicht viel auf, wenn da einer fehlt. Und bis eine Gruppe von ca. 30.000 Mann losgezogen ist, da kannst du sagen, ja, ich habe noch Zeit, ja. Man muss warten, in einer Stunde kann ich auch noch gehen, zwei Stunden kann ich auch noch gehen. Und so hat er immer hinausgeschoben. Dann, wenn der Letzte raus ist, du siehst ihn ja von Weitem, sagst du, inshallah. Und wenn du ihn nicht mehr siehst, sagst du, ich weiß in welche Richtung sie gegangen sind, morgen, inshallah, beeile ich mich, ich bin ja alleine, ich werde ja schneller reisen können als 30.000 Mann. Ja? Und so weiter und so fort, irgendwann mal waren die los und dann waren wir noch zu Hause. Und er sagte, radiallahu anhu, ich bin dann in einen Garten gegangen und habe dort eine Gartenlaube gesehen, auf die man Wasser gespritzt hatte und man gesprengt hatte, Sprenkelanlage, sowas, also Sprenkelanlage gab es natürlich nicht, ja, aber wer ist das? Ich weiß nicht, warum man diese Gartenlaube mit Wasser besprengt hat, ich weiß nicht, ob man das sagt, besprengt hat. Auf jeden Fall, vielleicht weil es zu heiß war, ja, man wollte sozusagen, dass es kühlere Luft gibt, wie dem auch sei. Denn man macht ja heutzutage auch teilweise, damit der Ventilator kühle Luft weitergeht, macht man nasse Tücher vor dem Ventilator. Ja? Könnte sein, dass das ein Allahu alam. Wie dem auch sei, er sagt, dann habe ich das gesehen, diesen Garten, Gartenlaube, und ich bin im Garten drin und habe ich meine Ehefrau gesehen und dann habe ich mir innerlich gesagt, das ist aber nicht vernünftig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist auf der Reise in der Hitze und ich bin hier in einer Wonne und genieße den Schatten. Und daraufhin bin ich aufgestanden, zu einem Eimer Wasser gegangen und habe Datteln genommen und bin losgezogen. Und er hat dann irgendwann diese Armee eingeholt und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von Weitem einen Menschen gesehen hat, der auf sie zukommt. Er wusste nicht, wer das ist, aber er hat von Weitem gehofft und gesagt, Kun Abu Khaythama. So wie man sagen würde, sei doch bitte Abu Khaythama. Und dann war er es tatsächlich und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für ihn Dua gemacht. Offensichtlich um Verzeihung gebeten, weil er zu spät hinausgezogen ist, aber er hat es noch sozusagen auf das Schiff geschafft. Es gab kein Schiff, ne? Aber Schiff, was ist das Schiff der Wüste? Kamel. Ja, Schiff der Wüste ist das Kamel, weil mit dem Auto kommst du manchmal nicht so weit wie mit einem Kamel. Die Armen unter den gläubigen Menschen, die waren sehr traurig. Und Allah hat im Koran sogar erwähnt, dass sie geweint haben, weil sie nicht mit hinausziehen konnten. Sie hatten nicht den nötigen Proviant, sie hatten nicht genug Geld. Und einer von ihnen hieß Ulba ibn Zayd, radiallahu ta'ala. Er betete in der darauffolgenden Nacht oder darauffolgenden Nächten irgendwann mal nachts und weinte in seinem Gebet und sagte, O Allah, sinngemäß, du hast uns angeordnet, mit deinem Propheten in den Kampf zu ziehen und du hast uns dazu aufgemuntert, aber du hast mir nicht das gegeben, womit ich mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hinausziehen könnte. Und dann sagte er, وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلَمَةٍ أَصَابَنِي بِهَا فِي جَسَدٍ أَوْ عِرْضٍ. Er sagte, und O Allah, ich spende jedes Unrecht, das mir ein Muslim angetan hat, sei es in Bezug auf meinen Körper oder in Bezug auf meine Würde. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Wenn jemand dich verletzt an deinem Körper, indem er dich schlägt, indem er dich tatsächlich verletzt, egal wie, oder wenn jemand über dich schlecht spricht, das ist, hat er sich in deiner Würde verletzt, dann hast du normalerweise das Recht, manchmal sogar Rache zu üben und manchmal das Recht, ihm zu verzeihen oder nicht. Und er sagte von vornherein, sinngemäß, ich habe kein Geld, das ich hergeben kann, aber, oh Allah, von jetzt an, ich verspreche dir, egal wer mir etwas antut, ob er mich beleidigt oder mich üble Nachrede getrieben hat oder irgendetwas über mich Schlechtes gesagt hat oder sogar wenn er mich schlägt, egal was, ich verzeihe ihm und das ist meine Spende, die ich beitragen möchte. Und das ist natürlich ein Grund dafür, dass man ins Paradies kommt. Das ist ein Grund dafür, dass ein Mensch ins Paradies kommt, denn wenn du sozusagen mit den Menschen keine Rechnungen mehr offen hast, sie verzeihen dir und du hast ihnen schon lange verziehen, weil du tust ihnen nichts Schlechtes an, und wenn du ihnen was Schlechtes angetan hast, du bittest sie um Verzeihung und du bittest und vergibst allen Leuten, die dir alles angetan haben, warum? Weil du möchtest auch, dass sie dir verzeihen, dann bleibt nur noch eine Rechnung offen, ist mit dir und mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Menschen dir verzeihen, und die Menschen sind gierig und geizig und sie pochen auf ihr Recht, dann Allah subhanahu wa ta'ala ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Mit ihm die Abrechnung ist die einfachste Abrechnung. Weil dein Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht aufgebaut auf der Tatsache, dass Allah irgendwas braucht von dem, was du hast. Gar nichts. Okay? Das Verhältnis zwischen dir und Allah ist, diene ihm alleine, geselle ihm nichts bei, und Allah wird dir deine Sünden verzeihen, egal was du gemacht hast. Deswegen, diene ihm ein und geselle ihm nichts bei. Geselle ihm nichts bei heißt Schirk. Wenn du das unterlässt, dann alle anderen Sünden, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht sie. Du brauchst ihn nur um Verzeihung bitten. Ja? Und deswegen ist die Abrechnung mit Allah subhanahu wa ta'ala viel einfacher als die Abrechnung mit dem Menschen. Die Menschen, stellt mal vor, der Mensch, Yawm al-Qiyamah, die gläubigen Menschen, sie werden alle über eine Brücke, über die Hölle gehen müssen. Okay? Die sogenannte Sirat. Hat aber nichts zu tun mit Sirat in Surah al-Fatiha. Okay? Aber dieser Sirat, alle Menschen müssen alle Gläubigen müssen über diese Hölle gehen. Da sind sowieso nach der Hölle, nach dem Übergang zur Hölle, bleiben sowieso nur noch die gläubigen Menschen übrig. Warum? Weil die Heuchler, sie waren auch da, aber sie sind reingefallen. Und manche gläubige Menschen ebenfalls, möge Allah uns davon bewahren. Das heißt, über die Hölle überqueren, werden sowieso nur noch die gläubigen Menschen. Und danach erst passiert was? Danach erst passiert die Abrechnung unter den Menschen selbst, unter den gläubigen Menschen selbst. Der eine hat dem was genommen, der hat dem was gestohlen, der andere hat den verletzt, der hat den beleidigt, egal was. Das geschieht erst, und danach kommt erst Paradies. Möge Allah uns zu den Bewohnern des Paradies machen. Insofern ist die, also was ich damit sagen wollte ist, du hast in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen schon alles hinter dir, fertig. Nach der Brücke, fertig. Es bleibt nur noch das Recht der Menschen übrig und das kann immer noch Grund genug dafür sein, dass du zurückkehren musst. Ja? Und deswegen möge Allah uns immer dazu bringen, dass wir den Menschen verzeihen, damit sie uns auch verzeihen. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Und zwar als Abu Bakr radiallahu anhu sich geweigert hatte, aufgrund der Geschichte, die mit Aisha passiert ist, Misdah weiterhin zu finanzieren, hat dann Allah ihn aufgefordert und alle gläubigen Menschen dadurch auch aufgefordert, dass man seinen anderen gläubigen Geschwistern verzeihen soll. Und Allah sagte, möchtet ihr denn nicht auch, dass Allah euch verzeiht? أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Und ich bin sicher und überzeugt davon, dass jeder Mensch von uns, egal wie viel Hass und wie viel egal wie viel Hass er einem anderen Menschen gegenüber, seinem gläubigen Menschen, Bruder, verspürt, egal wie viel Hass man verspürt, wenn du sehen würdest, was mit ihm passiert, wenn er Yawm al-Qiyamah von Allah zur Rechenschaft gezogen wird, dann du würdest aus Barmherzigkeit ihm schon vorher verzeihen. Insofern ist es nur noch eine Frage von Iman, denn das, was Allah den Menschen versprochen hat, wird auf jeden Fall eintreffen. Wie dem auch sei, als dieser Sahabi, Ulba, radiallahu anhu, diese Spende gemacht hat, das heißt, dass er jedem Menschen verzeiht, egal auf was auch immer er ihm antut, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm mitgeteilt, dass Allah seine Sünden vergeben hat. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, dass diese zwischenmenschlichen Sachen, die sind teilweise viel wertvoller als diejenigen guten Taten, von denen du nur selbst etwas hast. Deswegen die Regel lautet, eine gute Tat, von der andere Menschen etwas haben, ist besser als eine Tat, von der du nur alleine etwas hast. Und einfaches Beispiel dafür ist Salatul Jama'ah und Salatul Fard. Das heißt, ob man in der Gemeinschaft betet oder allein. Betest du alleine, wer hat den Nutzen davon? Du selbst. Betest du in der Gemeinschaft, dann je mehr Leute zusammen beten, desto wertvoller ist das Gemeinschaftsgebet. Und deswegen tust du anderen Menschen dadurch etwas Gutes und so ist es besser als das Gebet allein. Das ist grundsätzlich eine Regel, die man sehr oft anwenden kann. Die Ash'ariyun, das ist ein Stamm, von dem Abu Musa, radiallahu anhu, Abdullah ibn Qais, so ich sag mal, Abu Musa al-Ash'ari, weil er von diesem Stamm der Ash'ariyun oder Ash'ariyin kommt. Sie kamen zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sie baten ihn auch darum, dass er sie mitnehmen soll. Auf irgendein Kamel drauf, egal wo noch Platz ist, nimmt ihn mit. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Reitkamele gehabt. Und später hat er drei für sie noch hinzubekommen. Und so konnte er manche von ihnen noch mitnehmen. Und Allah azza wa jal hat dieses schmerzhafte Gefühl, das die armen Menschen in sich getragen haben. Aber genau dieses schmerzhafte Gefühl ist ja der Grund dafür, dass sie diese große Belohnung bekommen, von der wir gleich inshallah sprechen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist auf Surat At-Tawbah, Seite 201, Surah 9, Vers 91. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. Das heißt, kein Grund zur Bedrängnis. Was heißt kein Grund zur Bedrängnis? Das heißt, keine Sünde trifft. Okay? Keine Sünde trifft. Kein Grund zur Bedrängnis. Wegen des Daheimbleibens ist es für wen? Für die Schwachen, für die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben können, wenn sie also kein Geld haben. Wenn sie sich Allah und seinem Gesandten aufrichtig gegenüber verhalten, gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allvergebend und barmherzig. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Und auch, das heißt auch keine Sünde trifft, diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gebest, worauf sie mitreiten könnten, und du sagtest, ich finde nichts, worauf ich euch mitreiten lassen kann, sich abkehrten. Während ihre Augen von Tränen überflossen aus Traurigkeit darüber, dass sie nichts finden, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben konnten. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala auch klar gemacht, wer wahre gläubige Menschen sind. Und die Leute wussten, ach, das sind die, die gemeint. Die kamen nämlich zum Propheten und sie haben ihn darum gebeten, dass sie mit wollten. Und die konnten nicht. Und der Prophet hat ihnen gesagt, ich habe leider keine Möglichkeit, euch mitzunehmen. Und sie haben angefangen zu weinen aus Traurigkeit und haben sich dann abgewandt, sind dann nach Hause gegangen, weil sie nicht mitgeben konnten. Das sind gläubige Menschen, von denen Allah Azza wa Jal im Koran spricht. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er die Heuchler losgestellt hat, hatte auch gleichzeitig die anderen hervorgehoben. Und schaut euch dieses gewaltige Lob des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Er sagte, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in Medina gibt es wahrlich Leute, die, egal welchen Weg ihr auch immer geht und egal welches Tal ihr auch immer durchquert, so sind sie mit euch. Daraufhin sagten sie, Ya Rasulallah, wa hum bil Medina? O Gesandte Allahs, während sie in Medina sind? Er sagte, wa hum bil Medina, habasahum al-udhu. Er sagte, ja, während sie in Medina sind, denn sie haben eine Entschuldigung, die sie zurückgehalten hat. Und hier sehen wir ein sehr schönes Prinzip, und das gehört zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch, wenn er etwas Gutes machen will, das hat Allah azza wa jalla im Hadith Qudsi gesagt, dass der Mensch, wenn er etwas Gutes machen will, und er dann diese gute Sache doch nicht macht. Aber warum macht er sie doch nicht? Weil er konnte sie nicht machen. Es war nicht in seiner Kraft, es war nicht in seiner Möglichkeit, er hat nicht die Möglichkeit gehabt, diese gute Tat umzusetzen. Wie eine Person, sie hat Geld und sie möchte spenden und sie hat das Geld in Geldbeutel getan und wollte zur Moschee gehen und was geben und dann hat jemand ihm sein Geldbeutel geklaut. Dann diese Person bekommt diese Spende gut geschrieben, als wäre sie angekommen. Und das ist das Gleiche, was diesen Menschen passiert ist. Sie wollten unbedingt mitgehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat für sie bestimmt, dass sie nicht mitgehen können, weil sie eben arm waren und keine Möglichkeit hatten und kein Reittier hatten. Und so sind sie zurückgeblieben und Allah schrieb ihnen genau die gleiche Belohnung wie diejenigen, die 800 Kilometer gereist sind und wieder zurückgegangen sind und was sie dort alles erlebt haben. Subhanallah, was für eine Barmherzigkeit. Hier sehen wir, liebe Geschwister, dass die Taten des Herzens wichtiger sind als die Taten, die wir mit unseren Händen und Zungen und wie auch immer vollbringen. Wichtiger. Weil die Tat des Herzens ist Bedingung des Ganzen. Wenn das Herz nicht die richtige Absicht hat, die Tat des Herzens ist in erster Linie die Absicht zu haben. Ich mache das und mein Herz befiehlt meinen Körperteilen, diese gute Tat zu machen. Und dann, ich kann das nicht machen, weil ich gehindert werde durch irgendein Ereignis. Dann, ich habe die Tat im Herzen gemacht und ich bekomme die gleiche Belohnung wie eine Person, die sie tatsächlich gemacht hat, subhanallah. Ja? Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn jemand zu einer guten Sache jemanden anderes auf eine gute Sache hinweist und diese andere Person macht diese gute Sache, dann beide bekommen genau die gleiche Belohnung. Also dadurch, dass derjenige, der den anderen darauf hingewiesen hat, Belohnung bekommt, wird nicht die Belohnung des anderen irgendwie weniger. Die müssen sich nicht teilen. Gibt insgesamt nur 100 Hasanat, jeder kriegt jetzt 50 oder so. Sondern beide kriegen dann ihre 100 niedergeschrieben oder was auch immer Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat. Insofern sagte Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, in Medina blieben nur die Heuchler zurück und diejenigen, die eine Entschuldigung hatten, das heißt diejenigen, die schwach waren. Die Schwachen, die Armen und so weiter. Die Anzahl der Leute, die an diesem Feldzug teilgenommen haben. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, die über diese Anzahl sprechen. So sagte Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu in Sahih Muslim, Sahih Bukhari, والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. Das heißt, er sagte sinngemäß, die Muslime mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم waren sehr viele. Kein Buch konnte sie erfassen. Kein Buch konnte sie erfassen. Gemeint ist das Wort Arabisch Diwan, was so viel bedeutet wie die Bücher, die man benutzt hat, für den Staatshaushalt da aufzuschreiben, welche Ausgaben man hat. Und so. Gemeint ist also, ein großes Buch könnte nicht die ganze Anzahl aufnehmen. Also es waren, ich will damit sagen, es waren sehr viele Leute, die hinausgezogen sind. In einer anderen Überlieferung in Sahih Muslim heißt es, يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ. Das heißt, sie waren mehr als 10.000. Aber das waren sie auch schon bei der Befreiung von Mekka. Und Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, er sagte, es waren mehr als 30.000, und das ist auch die Ansicht des Historikers Ibn Ishaq. Und der andere Historiker Al-Waqidi sagte, es waren mit ihm 10.000 Reiter. Und deswegen sagte er, dass die Aussage von Ka'b ibn Malik radiallahu anhu in der einen Überlieferung, dass es 10.000 war, vielleicht ist damit gemeint 10.000 Reiter. Und dadurch nämlich stimmen die Überlieferungen alle miteinander überein. Und er sagte sozusagen, als hätte er nur von den Reitern gesprochen und nicht von den Fußsoldaten. Und Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah ta'ala, er berichtet, dass es sogar 40.000 insgesamt gewesen sind. Und Zayd ibn Thabit sagte auch, dass es 30.000 gewesen sind in einer Überlieferung, so wird über ihn erzählt. Und offensichtlich sind die meisten Historiker der Meinung, dass es um die 30.000 Soldaten insgesamt gewesen ist. Und das ist natürlich eine gewaltige Zahl, gerade weil dies die anstrengendste, der anstrengendste Feldzug überhaupt war und zu diesen Zeiten besonders anstrengend war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Flagge Abu Bakr as-Siddiq gegeben bei diesem Feldzug und eine Fahne Az-Zubayr ibn al-Awwam, und hat dann auch wie bei anderen Feldzügen hat er die Stämme oder die Truppen in Stämme unterteilt. Das heißt also, dass das Volk der Aus, sie waren zusammen eine Kompanie, und die Khazraj waren zusammen eine Kompanie, und bei dem ersten war es Asid oder Usaid ibn Khudayr, und bei dem zweiten war es Abu Dujana, und Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, und so weiter und so fort. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil man dadurch stärkt man sich, weil wenn du mit Leuten zusammen bist, die du kennst, ist anders als Leute, die du nicht kennst. Sogar wenn man zu Hajj geht, wünscht man sich immer mit einer Gruppe zu sein, mit Leuten, die man kennt, weil es angenehmer ist. Und dann erst recht, wenn man eine Reise unternimmt, die hunderte von Kilometern entfernt ist. Machen an dieser Stelle 2 Minuten kurz Pause und machen wir weiter. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jetzt möchten wir uns in den nächsten paar Minuten ein wenig über diejenigen unterhalten, die zurückgeblieben sind. Und zwar sind 3 Sahaba radiallahu anhum zurückgeblieben, die keine Entschuldigung hatten. Und diese 3 waren Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' al-Umri und Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Also können wir uns die 3 Namen merken: Ka'b, Murara und Hilal. Und wer sich diese 3 Namen nicht merken kann, der merkt sich einfach Mekka. Weil Mekka besteht aus 3 Buchstaben. Mim für Murara und Ka für Ka'b und Ha für Hilal. Diese drei waren alle von den Ansar radiallahu anhu. Und sie waren auch bekannt für ihr gutes Muslimsein. Ka'b ibn Malik radiallahu anhu war bei allen Feldzügen des Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei, außer bei Badr. Und er war sogar beim zweiten Treueschwur Al-Aqaba. Ihr wisst, dass die Ansar radiallahu anhum, bevor der Prophet ausgewandert ist, haben sie sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam heimlich immer getroffen, um von ihm zu lernen und ihm den Treueschwur zu leisten, dass sie ihn unterstützen werden, sobald er zu ihnen auswandert und so weiter und so fort. Und der erste Treueschwur nennt man Al-Aqaba, Bay'atul Aqaba, der erste, Al-Ula, und Bay'atul Aqaba al-Thaniya, die zweite Bay'a. Und Ka'b ibn Malik hatte nicht vorgehabt, da nicht mitgehen zu wollen. Wie gesagt, er war bei allen dabei. Sondern sein Fehler war, dass er das immer hinausgeschoben hat. Er hat gesagt, ich werde inshallah morgen gehen. Und irgendwann mal war es dann zu spät. Und er hatte keine Möglichkeit mehr, ihnen nachzukommen. Und Murara ibn Rabi' und Hilal ibn Umayyah, diese beiden, sie waren sogar bei der Schlacht von Badr dabei. Also sind sie auf keinen Fall Heuchler gewesen, sondern sie waren gläubige Menschen. Und dann gibt es noch ungefähr, also gut 80 Leute, die zurückgeblieben sind, die Al-Waqidi, rahimahullah ta'ala, erwähnt hat. Und er hat auch gesagt, das sind Heuchler gewesen. Und dann gab es auch entschuldigte Sahaba. Sie waren nach manchen Historikern ungefähr 82, alleine aus dem Stamm der Banu Rifar. Und da Abu Dharr al-Ghifari ist ja von den Banu Rifar. Und das war die Frage vorher. Könnte sein, dass er einer von diesen gewesen ist. Allahu anhu, kann man mal nachkontrollieren. Und das ist aber unabhängig von der Anzahl der Heuchler, die durch Abdullah ibn Ubay abgehalten worden sind, hinauszuziehen. Denn Abdullah ibn Ubay hat es geschafft, dass ein Großteil der Menschen mit ihm zurückkehrt und nicht hinauszieht. Und sie haben gedacht, dass bei so einer großen Zahl von Menschen, 30.000, manche sagen sogar 40.000, dass das sowieso nicht auffallen wird. Und das ist der Kufr, den diese Leute in sich tragen, denn wenn auch der Prophet das nicht merkt, so gibt es jemanden im Himmel, der das merkt. Okay? Und deswegen, die Leute haben keinen Ikhlas gehabt für Allah subhanahu wa ta'ala, weil wenn jemand so etwas macht und er glaubt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala das bemerkt, das ist ein großes Problem mit seinem Iman. Auf dem Weg nach Tabuk vermisste der Prophet sallallahu alaihi wasallam manche. Und einer von ihnen war Abu Raham Kulthum ibn Husayn al-Ghifari. Und er war auch einer, das heißt, der Prophet hat mir nachgefragt, was mit dem Sohn so. Und dann hat man ihm eben gesagt, warum er zurückgeblieben ist und warum er nicht zurückgeblieben ist. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala hat denjenigen, die zurückgeblieben sind, er hat sie aufs Schärfste kritisiert. Warum? Weil wenn der Imam der Muslime sie alle aufruft, auszurücken, das hätten wir auf Arabisch an-Nafirul-Am, dann ist es Pflicht, dass jeder Einzelne, der aufgerufen worden ist, mit hinauszieht. Und dann ist es eine Individualpflicht geworden und keine Kollektivpflicht mehr. Das heißt, jeder Einzelne muss dann ausrufen. Später hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen verziehen, das nehmen wir jetzt einfach vorweg vor, damit niemand schlecht denkt über diese Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und hat sie aufgefordert, Sadaqa zu geben, und sie haben ihre Spenden gegeben als Reinigung für ihre Sünden, die sie begangen haben, und Allah azza wa jal hat ihre Sünden verziehen und ihre Sünde vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat in der Surah At-Tauba die Eigenschaften dieser Heuchler oder die Eigenschaften der Menschen, die zurückgeblieben sind, aufgedeckt. Zu diesen Eigenschaften gehört, dass sie nicht an die Vorherbestimmung Allahs Al-Qadr glauben. Und dass sie das diesseitige Leben dem jenseitigen Leben vorziehen. Und sie das Hinausziehen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verabscheuen, weil sie Angst vor dem Tod haben. Und dass sie spenden, aber wenn sie spenden, dann spenden sie widerwillig. Und dass sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn es um Aussagen geht, die falsch sind. Denn sie haben den gläubigen Menschen, die wenig mit dazu beitragen konnten, die wenig nur spenden konnten, sie haben sich über sie lustig gemacht. Und wenn man sie danach fragt, über das, was sie gesagt haben, an schlechten Worten, dann haben sie behauptet, nee, das haben wir nicht ernst gemeint. Und darüber werden wir inshallah im nächsten Unterricht noch ausführlicher sprechen. Und sie haben sich lustig gemacht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und über die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Quran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim ihre Entschuldigung nicht akzeptiert und sie des Unglaubens bezichtigt. Das heißt, er hat sie als Ungläubige abgestempelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dann verboten, dass man für diese Heuchler um Verzeihung bittet. Und er hat verboten, dass man für sie das Totengebet verrichtet, Salatul Janaza. Und er hat ihnen versprochen, diesen Heuchlern, dass sie noch lange in der Hölle weinen werden. Als Vergeltung und als Lohn dafür, dass sie in diesem Leben gelacht haben und sich lustig gemacht haben über die gläubigen Menschen. Und Allah hat ihnen verboten, dass sie in zukünftigen Feldzügen teilnehmen dürfen, um eben das Heer der gläubigen Menschen zu reinigen von jeglichem Schmutz. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die zurückgeblieben sind von den Medinensern und den Wüstenarabern, aufs Schärfste kritisiert, um diese hohe Stellung zu betonen, die das Hinausziehen auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala hat, wenn es darum geht, den Islam eben in seiner Wurzel zu verteidigen und erst recht dann, wenn der Imam der Muslime sie einzeln dazu aufgerufen hat und denn sonst, wenn das keine Pflicht für sie gewesen wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht diejenigen, die zurückgeblieben sind, kritisiert und sie der Sünde bezichtigt oder sie als Sünder abgestempelt. Das ist klar, denn bei freiwilligen Taten kann man niemandem als Sünder bezeichnen, wenn er sie unterlässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir dann beim nächsten Mal über die Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Tabuk weitermachen und den weiteren Verlauf dieses Feldzuges besprechen. Möge Allah uns die Kraft geben, möge Allah uns die Zeit geben und die Gesundheit geben, dass wir das bewältigen können. Denn er ist derjenige, der zum Stande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.